Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gastner und wir reden heute wieder über How to AI oder vielleicht auch eher Why to AI oder wie auch immer mit dem Andreas von Gunden aus der schönen Schweiz. Letztes Mal Kapstadt, jetzt Schweiz. Also wir nähern uns von Süden wieder dem Reichsgebiet, hätte ich beinahe gesagt. Gucken wir mal. Hallo Andreas, wer bist du und was machst du? Hallo Oliver, ja, wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange aus der Blogger-Szene, aus der alten, früheren Blogcamp-Szene, Genau, ja. als wir noch bloggen mussten, weil wir kein Twitter und kein Facebook hatten und alles, Genau, genau, genau, damals. genau. Genau. Ich bin Unternehmer, Internetunternehmer und Verleger in der Schweiz. Ich habe einen kleinen Buch. Publishing Service Angebot, welches vor allem Open Access Bücher publiziert. Und ich habe auch aber ein kleines Online-Magazin, welches ich herausgebe. Das heißt, Das Netz ist politisch, welches von Adrienne Fichter, einer sehr wichtigen und kompetenten Tech-Journalistin, redaktionell geführt wird, zusammen mit einem Team. Dann mache ich Verschiedenes für kleine Unternehmen hier. Ich hatte mal eine größere CRM-Bude, ja, die Stimmt, ich CRM-Projekte glaube, aus der gemacht habe. Zeit kennen wir uns, glaube ich, weil Ja, ich hatte genau, dich irgendwie genau. anders einsortiert, ganz Ja, ursprünglich, ja, genau. genau. Und jetzt habe ich hier so, mache ich kleinere Projekte, wenn es um No-Code geht, Cloud Computing, Collaboration, und natürlich auch AI mittlerweile, ja. Alles, was so auf dem Bullshit-Bingo-Blatt steht, machst du Klar, eigentlich. klar, klar. Warst du gerade schnell weg? Test, Test. Jetzt bist du wieder da. Ja, aber jetzt hat er mich auf ein total behämmertes. Warte mal. Eigentlich müsstest du mich jetzt. Ja, jetzt. Irgendwie hat mein Rechner gerade beschlossen, dass er das Mikro und die Kamera nicht findet und dann mich auf ein Headset eingestellt, was ich seit Monaten nicht mehr dran hatte und naja gut. Also, ja, sind die Schönheiten. Oder ich habe doch vorhin gesagt, das ist live für die Genau. Authentizität. Also, deine Aussage des Netzes oder dieser Titel, das Netz ist politisch, ist natürlich eine spannende Sache. Ich habe mich dies Jahr auch mal wieder zur Republika angemeldet. Vielleicht sieht man sich da auch mal wieder. Bist du Wer da weiß, mal ich Teil der war schon, Schweizer ja, Delegation? ich war schon lange nicht mehr. Das hat mich auch immer wieder gereizt. Ich muss sagen, ich war jetzt 6 Jahre ein bisschen stark absorbiert. Ich war hier in der Kommune, wo ich lebe. War ich im Gemeinderat, das ist Exekutivamt. Das ist zwar nur ein Teilzeitmilizamt, aber das nimmt einem so rein, da bleibt nicht mehr viel übrig für andere Schmeränzchen, ja. Dann Und bin ich gespannt, weil ich kandidiere hier auch für den Gemeinderat und wenn sie mich nehmen, also wenn ich gewählt werde, und dann werde ich mal gucken, dann wirst du da nicht mehr so viel online labern können, Rumschaurenzeln. Na, mal ja. gucken, mal gucken. Ich bin ja sehr effizient. Ja. Ich mache hier eh tausend Sachen. Ich weiß manchmal gar nicht selber, was ich mache. Ich auch leidenschaftlich für ZDF, Oder? Ja, leidenschaftlich, ja. Multi-Dingsbums. Also, so. Aber der Grund, warum wir reden, hat natürlich mit KI zu tun, weil du, und ich weiß zugegebenermaßen, ich habe es jetzt auch nicht nochmal nachgelesen, aber du hattest was zum Thema Urheberrecht und KI bei LinkedIn geschrieben. Und dann habe ich gesagt, oh, da hätte ich einiges zu sagen, das passt aber hier nicht in die Kommentarbox. Und habe gesagt, wollen wir da nicht mal drüber quatschen, weil das finde ich eigentlich das Schönste an dieser Geschichte. Ich sitze ja auch hier auf dem Dorf. Und dann kann man sich so richtig digital mal ausführlich unterhalten. Magst du noch mal deine grundsätzliche Haltung zum Thema KI, Urheberrecht und so weiter ausbreiten? Ja, gerne. Vielleicht ein bisschen ausholen, oder? Das Ja. Thema Urheberrecht und Internet beschäftigt mich natürlich, seit wir im World Wide Web unterwegs sind. Und ich habe ja vorhin gesagt, ich habe einen Creative Commons Verlag, also Open Access Verlag. Ups, jetzt bist du wieder weg. Ich warte mal schnell, bis du wieder da bist. Ist vielleicht besser, damit du auch wirklich hörst, was ich ausführen möchte. Du warst schnell weg. Jetzt habe ich So, mir jetzt bin ich, gesagt, also irgendwas, also jetzt machen wir es mal anders. Ich gehe wieder Webcam Audio und das Webcam Video und hoffe, dass das und hoffe, dass und das Audio und den Audio-Output vom. So, ich weiß nicht, ob der hier ein Problem mit dem Headset hat oder ich weiß nicht, was der. Jetzt ist er schon wieder. Was Doch, mache ich doch, du denn bist hier da. gerade? Gut. Also irgendwas ist heute. Also wenn es weiter besteht, müssen wir vielleicht doch die Aufnahme neu machen, wenn es gar nicht geht. Alles klar, dann Also machen wir einen neuen genau, Termin. Urheberrecht, da waren wir. Genau. Ja, eben, ich hab kurz ausgeholt, ich wollte kurz ausholen. Ich habe ja, wie gesagt, einen kleinen Verlag, der macht Open Access Publishing, aber auch Creative Commons bin ich immer am Unterstützen und Fördern, wo es nur geht. Und ich habe damals in der Schweiz, gab es eine Urheberrechtsrevision, vor etwa 10 Jahren ist das losgegangen. Die Musiker haben ja, kannst du dich gut erinnern, haben ein Riesentheater gemacht, auch in Deutschland, dass sie da die Armen werden, wenn alles kopiert werden kann und so weiter. Und ich habe mich sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt. Ich habe einen Philosophiemaster zum Thema Urheberrecht gemacht und mir auch überlegt, was das eigentlich soll, das Ganze. Und ich bin natürlich schon zu einem Schluss gekommen, der ziemlich alleine radikal in der Landschaft steht, nämlich, dass das Urheberrecht eigentlich ein völlig falsches Konzept ist. Das ist mal so ein Grundsatz, also dass man, damit man versteht, wo komme ich her. Also meine Überzeugung ist eigentlich, geistiges Eigentum ist gemeinsames Eigentum. Und die Grundlage dafür liegt eigentlich im Kreativprozess drin. Wenn ich mir den anschaue, wenn ich den analysiere, dann komme ich immer wieder zum selben Schluss und ich versuche es immer wieder von neuem und ich bin immer offen auch für Argumente, aber ich komme immer wieder zum selben Schluss, dass der Kreativprozess letztendlich ein interpersoneller Prozess ist und dass niemand für sich in Anspruch nehmen kann, dass das, was aus seinem Kopf aussprudelt oder wo auch immer das heraussprudelt, ja, dass das seines ist, dass das sein Eigentum sein soll. Ja? Vor allem nicht in dem Sinne, wie das im Urheberrecht gemacht wird, nämlich in dem Sinne, dass du ein exklusives, ein Monopolrecht bekommst für die Nutzung dieses Elementes, was dir daraus gekommen ist. Weil das ist ja eigentlich das große Problem. Und jetzt Okay, also zusammen, ja? ja, lass uns da mal kurz ansetzen. Also ich kann grundsätzlich diese Idee, also ich komme ja eher auch aus der Germanistik-Anglistik-Ecke, also aus der Literaturecke, und kann natürlich grundsätzlich diese Argumentation insofern nachvollziehen, als man ja immer sagt, dass alles, was zum Beispiel eben an künstlerischen Werken entsteht, entweder beeinflusst oder als Gegenbewegung, als positiv beeinflusst oder als Gegenbewegung auf andere Dinge eben passiert. Ne? Und es gab ja auch ganz, ganz lange die Situation, dass Menschen, die eben kreativ waren und solche Produkte hergestellt haben, sagen wir mal, oder eben geistiges Eigen oder nicht geistiges Eigentum, aber geistige Leistungen Schöpfung, vollbracht haben und geistige die ins Werk. Baum gebracht haben, versuchen wir es mal ganz allgemein zu formulieren, dass die davon nicht leben konnten. Ja? Also man konnte scheinbar noch zur Zeit des Ersten Weltkrieges eine Goethe-Gesamtausgabe erster Hand kaufen oder so, ja? Eine Sophien-Ausgabe oder so. Ja? Also das heißt, der Goethe hat eigentlich immer im Wesentlichen von seinem Beamtenjob gelebt, zum Beispiel, ja? Und nicht von irgendwas anderem. Ja? Aber auf der anderen Seite. Und dann, also das ist das Erste. Also grundsätzlich kann ich das nachvollziehen, dass das eine historisch relativ neue Entwicklung ist, dass man sagt, ich habe hier ein, und jetzt ist ja die Frage, Urheberrecht oder du hast ja dann auch gesagt, Verwertungsrecht, beziehungsweise was hast, nee, du hast irgendwie anders gesagt. Monopolrecht, Monopol. Ja, genau, und ein Monopol auf die Verbreitung. Und wir müssen ja Auf die Nutzung. unterscheiden, genau, die Nutzung. Und genau, wir müssen unterscheiden zwischen dem Urheberrecht und dem Nutzungsrecht, weil das Nutzungsrecht kann ich ja sehr wohl vergeben. Ja? Das Urheberrecht vergleiche ich immer mit dem Recht auf Leben. Also ich kann jetzt nicht sagen, Mensch, Andreas, gib mir 1 Million, dann darfst du mich umbringen. Ja, das wäre illegal. Ja? Also das kann ich in dem Sinn nicht verkaufen. Aber das Nutzungsrecht, dass ich sage, Andreas, wenn du mir 10.000 Euro gibst oder 1.000 Euro gibst, darfst du mein Buch drucken. Ja, Genau, also lass also mich das da vielleicht, ist lass noch, mich da auf. ist noch mal zweierlei. Und im Englischen gibt es ja nur das Copyright und da gibt es ein Urheberrecht. In dem Sinne gibt es im amerikanischen Rechtsbereich, wenn ich das richtig verstanden habe, gar nicht. Na, das stimmt schon nicht ganz, aber Okay. lass mich mal Ja, schnell darauf, genau. auf die beiden Sachen, beiden Ja. Punkte eingehen. Ja. Der erste Punkt mit dem, die konnten früher nicht von den Schöpfungen leben. Das stimmt und stimmt nicht. Also der eine Punkt ist der, man kann auch heute, also 99,9% der Künstlerinnen und Künstler können auch heute nicht von den Schöpfungen leben und von diesem Urheberrecht. Das ist ja genau das große Problem. Dieses Recht, und das ist wirklich ein Monopolrecht, da komme ich darauf zurück, dieses Recht, das hier geschaffen wurde, dient einzig und alleine den Kapital. Und ich sage es jetzt gerade brutal, kapitalistischen Großverwertern. Ja? Das Es ist ist ein so, ganz ja. klares, es ist ganz klar so, dass nur die großen Verwerter von diesem Urheberrecht profitieren und 99,9% der Künstlerinnen und Künstler nicht. Es ist klar, die kriegen auch ein paar Brosamen. Es ist dann so, es ist extrem clever gebaut, dass alle das Gefühl haben, sie hätten was davon. Ja? Aber der Punkt ist einfach, es ist ein völlig klares The Winner Takes It All-Prinzip, eine Taylor Swift. Die verdient sich dumm und dämlich und ich mag ihr das auch gönnen, kein Problem, ja. Aber wem ich es nicht gönnen mag, ist den Universals und anderen Sony Music Entertainment und so weiter, die den Backkatalog von Elvis Presley und von den Beatles abschöpfen können, bis geht nicht mehr, weil jede Nutzung irgendwie bezahlt werden soll. Und das ist ja auch nicht mehr ein Urheberrecht, sondern ist dann eigentlich das zusätzliche Leistungsschutzrecht, das dazugekommen ist. Können wir da später noch eine Klammer aufmachen, es kommt auch dazu. Das muss man schon sehen. Also hier wird natürlich den Leuten vorgegaukelt, es gehe um die Künstler und dabei geht es immer um die unternehmerischen Verwerter und das war auch bei der Entstehungsgeschichte des Urheberrechts so. Das ist entstanden, weil es Nachdrucke gegeben hat zu den Zeiten, wo halt die Druckereien noch lokal quasi für ihre Autoren die Bücher gedruckt haben und dann meistens lokal verkauft haben. Dann sind sie zweimal in Deutschland nach Leipzig und nach Frankfurt gefahren pro Jahr und haben dort untereinander die Bücher verkauft und dann hat man auch den Kant dann auch irgendwo in Berlin kaufen können, obwohl der in Königsberg mal gedruckt wurde ursprünglich. Ja. Und dann gab es natürlich diese Raubkopierer, ja, die wurden dann so genannt, die haben das gedruckt, ohne zu fragen. Ja. Und in diesem Zusammenhang sind dann die Druckereien vor allem auf die Barrikaden gestiegen und haben die AutorInnen vor den Karren gespannt und so denselben Trick angewandt, wie sie heute vor 12 Jahren bei den Musikern gemacht haben und wie man jetzt heute wieder macht bei den Künstlern und Künstlerinnen im Zusammenhang mit der KI. Man gibt immer den Eindruck, es gehe um die Kunst und um die Schöpfung, es gehe um die KünstlerInnen. Dabei geht es einzig und allein um die monetäre Verwertung der großen Unternehmen und der Verwertungsgesellschaften beziehungsweise der Großverwerter, um das auswerten zu können. Aber gehen wir mal einen Schritt zurück und überlegen uns mal, was ist überhaupt die Begründung für ein solches Urheberrecht? Warum soll es das überhaupt geben? Und vielleicht noch schnell die Klammer zumachen zur Monopolgeschichte. Du hast natürlich recht, man spricht gerade im deutschsprachigen Raum oder französischen, also Europa, haben wir das Urheberpersönlichkeitsrecht, also dass ich das Recht habe an allem, was ich äußere, das kommt eigentlich von Kant und Hegel, ja, die gesagt haben, Frank Kant, alles, was ich äußere, ist Teil von mir und darum bin ich der Einzige, der mit dieser Äußerung irgendwas ausmachen kann oder der entscheiden darf, was mit dieser Äußerung geschieht. Kant hat aber übrigens gesagt, bildende Kunst gehört nicht dazu. Eine Skulptur zu machen, hat nichts mit deiner persönlichen Äußerung zu tun, war seine Wartung damals, ja. Und Gut, nur also das gesprochene Wort, nur das gesprochene Wort gilt, ja. Aber egal, damals ich war will damit nur. natürlich die bildende Kunst auch noch primär eine abbildende Kunst. Ich Ja, fand aber es nur ganz trotzdem, ich will interessant. damit vor allem auch sagen, dass das halt, das hat sich auch immer wieder geändert. Also die Frage, was gehört dazu und was nicht, wurde auch immer wieder neu entschieden. Und zwar immer dann, wenn wieder neu gekommen sind, die gesehen haben, wenn ich das gut organisiere, kann man damit Geld verdienen. Jetzt komme ich aber zu einem wichtigen Punkt. Die Begründung dafür, oder? Was gibt es für Begründungen, um überhaupt ein Urheberrecht zu schaffen? Weil man muss schon sehen, das ist ein Monopolrecht. Auch wenn du die Nutzungsrechte weggeben kannst, bist du der Einzige, der entscheiden kann, wem dass du sie gibst. Du kriegst ein Monopol, das ist wie beim Patent. Das ist eigentlich dieselbe Überlegung wie beim Patentrecht. Ja? Und es gab damals, als man über die Patente eigentlich gesprochen und diskutiert hat in der Gesellschaft, soll man so etwas haben oder nicht, ist man ja zum Schluss gekommen bei den Patenten. Wenn es die gibt, dann wird quasi Innovation gefördert. Ja? Also dasselbe ist dann auch die Idee gewesen beim Urheberrecht, was man gesagt hat, mit dem Urheberrecht. Es ist zwar doof, ein Monopolrecht zu geben, rein aus wirtschaftlicher, aus liberaler, aber auch aus sozialer Überzeugung, weil Monopole sind nie gut, die schöpfen die Preise ab, ist nicht gut, oder? Und darum will man das nicht. Aber wir geben es in diesem Falle gerne, weil wir der Meinung sind, dass dadurch der Gesamtoutput an kreativer Leistung erhöht wird. Das ist ein typisches utilitaristisches Argument, das man hier hinzugenommen hat, um das zu begründen, ja? Ich hätte jetzt gern, ich würde gerade mal, mir ist jetzt, also natürlich, du hast dich da viel systematischer damit befasst, insofern bin ich jetzt strukturell im Nachteil, aber ich würde jetzt mal ganz vorsichtig versuchen, den Begriff des Monopols an der Stelle zu hinterfragen, weil, also ich kenne, und du, weiß ich nicht, ob du das auch kennst, aber in Deutschland gab es ja lange ein Streichholzmonopol. Die Älteren von uns werden sich erinnern, es gab so kleine Schächtelchen, die sahen alle gleich aus, da stand drauf Welthölzer und es gab eine Firma, die durfte in Deutschland Streichhölzer verkaufen. Ich glaube, das Einzige, was erlaubt war, waren diese Streichholzbriefchen mit diesen flachen Streichhölzern. Das gab es, aber diese ganz normalen Streichhölzer, die gab es nur von einer Firma, bis in die Sieb Ende der 70er oder so. Und irgendwann wurde das dann aufgelöst. Das ist für mich ein Monopol. Das heißt, Streichhölzer kriegst du nur da, Toilettenpapier kriegst du nur da, Benzin kriegst du nur hier und so weiter und so fort. Jetzt hätte ich natürlich in deiner Formulierung ein Monopol auf meine Werke. Also wenn ich einen Roman schreibe, dann darf nur ich den. Aber es gibt natürlich viele, viele. Also ich sage jetzt mal, ich schreibe einen Krimi, in dem ein Mönchentäter ist und in einem Kloster einer umgebracht wird und so weiter und so fort. Jetzt an diesem Buch hätte ich ich nenne es jetzt in deinem, du nennst es Monopol, aber alle anderen dürfen auch Krimis schreiben, in denen in einem Kloster ein Mönch jemand umbrachte und prompt nach Umberto Eco gab es auch plötzlich wurden ganz, ganz viele Autoren entdeckt, die das auch schon geschrieben hatten, ja, so Ja, ähnlich. wobei, also dann schon, also da kommst du schon an Grenzen, ja. Also ich kann, das ist ja genau die Diskussion, die man heute führt, auch im Zusammenhang mit KI, oder? Ja. Natürlich kann ich auch einen Roman schreiben, der in einem Kloster spielt und nur ein Mönch umgebracht wird oder wo es Ja. Morde gibt. Aber sobald ich natürlich zu nahe an das Werk komme von Umberto Eco, ist aus die Maus, oder? Und dann wird geschrien, Plagiat und weiß ich was alles, ja. Ja. Es ist schon so, also es ist klar, du hast die Möglichkeit, einen anderen Krimi zu lesen. Ich kann wenn ich nicht bezahlen möchte für Taylor Swift, kann ich ja andere Musik hören. Das ist völlig Kannst du richtig, den ja. Western hören, bis der Arzt kommt, ja? Das ist natürlich richtig, ja. Also ich bin Aber mir nicht sicher, ob es bleibt was ich dabei nur der meine Witz. ist, ich bin mir nicht sicher, ob der Ausdruck Monopol an der Stelle ein guter ist, weil er ja nur für die Produkte von einer Person, für die eine Person gilt und nicht von einem, dass ein ganzes Gebiet, sagen wir mal ein Land, das ist jetzt nicht so, dass das in der ganzen Schweiz, man könnte jetzt sagen, wenn du jetzt das Monopol auf Druckerzeugnisse hast, dass die nur noch deine Bücher Ja, kaufen. So verlockend das klingt, das aber. ist halt ein, schau mal, das ist ein Rechtsbegriff letztendlich, oder? Okay. Ich kann das auch, wir können es auch Eigentum nennen. Der Grund, warum Ja. ich das so nenne, hat eben schon Ja. eine gewisse Wichtigkeit, und zwar darum, der Punkt ist der, die Frage ist, wer soll dieses Monopol denn haben und warum? Oder? Warum sollst du das haben? Warum soll das Werk, wenn du jetzt einen tollen Krimi schreibst, der in Friedrichshafen spielt, warum sollst du derjenige sein, der dieses Werk alleine abschöpfen darf, ja. Und da gibt es jetzt verschiedene Ebenen, es gibt verschiedene Ja. Begründungen. Das eine ist die utilitaristische, was man sagt hat, wenn wir das nicht machen, dann würde niemand mehr einen Roman schreiben, weil er hat keine Aussicht darauf, Geld zu verdienen. Ja? Das ist das Utilitaristische. Dann, das ist widerlegt, das wissen wir, sonst gäbe es keine Open-Source-Software und all diese Dinge. Ja? Also das ist schon mal komplett widerlegt. Dieses Argument zählt nicht. Dann gibt es ein weiteres Argument, du hast Arbeit reingesteckt und für diese Arbeit sollst du bezahlt werden. Das ist so das Locke'sche Argument, wenn man etwas macht und etwas schafft, arbeitet, dann soll man dafür auch was bekommen. Ja? Das kann ich sogar nachvollziehen und da würde ich auch sagen, ja, bin ich einverstanden, wenn dir jemand bereit ist, für diese Arbeit was zu bezahlen, ja, dann kann man das durchaus so machen. Die Frage ist nur, welche Arbeit dann wie eigentlich vergütet werden muss. Wenn du dir jetzt vorstellst, ein Schreiner, der baut einen Stuhl, ja, und er kriegt für diesen Stuhl, hat er einen Aufwand von 10 Stunden und dann kriegt er für diesen Stuhl, sage ich jetzt, gut bezahlt, er kriegt 150 Euro die Stunde, ich gebe ihm 1500 Franken, dass er mir diesen einen Stuhl gemacht hat. Ja? Und dann ist die Sache erledigt, er hat seine Arbeit, er ist für seine Arbeit in meinen Augen auch nicht schlecht entlöhnt worden, weil er mir diesen Stuhl gebaut hat. Ja? Und wenn du 100 Stunden an deinem Roman geschrieben hast, dann bin ich auch der Meinung, wenn der Markt das hergibt, dann solltest du für deine 100 Stunden sogar vielleicht 100 Euro bekommen, dann gibt das 10.000 Franken oder Euro, die du bekommen sollst für deinen Roman. Ja. Jetzt die Realität ist, im Urheberrecht wirst du das nie schaffen. Also, Ja, die sind sicher du auf kriegst vielleicht, den kommst vielleicht auf deine zwei, Bestsellerlisten auf wenn den überhaupt, ja. Bestsellerlisten. Jemand anders, die anderen, aber die werden alle daran verdienen, ja. Aber ist egal. Also alle werden daran verdienen, nur du nicht. Das ist mal der erste Punkt, die Widersprüchlichkeit, die da drin steckt. Und das zweite ist dann, warum soll denn das an dieser Nutzung, also warum soll dann, wenn diese 10.000 erreicht sind, warum soll es dann immer weitergehen? Und zwar 70 Jahre nach deinem Tod, ja. Warum soll jede Nutzung immer wieder und immer wieder bezahlt werden? Das wäre wie wenn mir der Schreiner seinen Stuhl geben würde und sagen würde, schau mal, du musst mir einfach jedes Mal, wenn du drauf sitzt, 50 Rappen, 50 Cent geben. Ja? Und das bis an mein Lebensende und noch 70 Jahre nach meinem Tod. Also Und dann bin ich zufrieden, ja. Und dann bin ich zufrieden. die Argumentation, die ich dafür kenne, ist halt die, wenn ich sage jetzt mal, wir gehen mal vom Schriftsteller aus, wenn der Autor diesen Roman schreibt, dann hat er halt diesen Roman geschrieben und dann und so weiter und so fort. Und wenn er aber in der Zeit ein Unternehmen zum Beispiel aufbauen würde, dann könnte er das Unternehmen seinen Nachkommen vererben. Und sie könnten weiterhin auf der Struktur, auf der Grundstruktur, die er mal aufgebaut hat, auch wenn von der eigentlichen Grundstruktur von Siemens, von Werner von Siemens, ist ja eigentlich, ne, es gibt keine Technologie mehr, die Siemens heute verkauft, die auf wahrscheinlich, man möge mir in den Kommentaren widersprechen, ja, aber es gibt wahrscheinlich heute keine Technologie mehr, die Siemens verkauft, die auf einem Patent von Werner von Siemens beruht, weil das Patent sowieso Natürlich, abgelaufen das ist, geht auch nicht. ja. Aber das ist ein Aber gutes Beispiel. die Ja. Grundstruktur hat er natürlich geschaffen, ja? Ja, Und hat natürlich, diese Firma seinen Nachkommen. aber die Firma arbeitet immer noch, oder? Das ist ja genau der Unterschied. Wenn du ein Werk Ja. schaffst, das dann während bis zu deinem Lebensende und 70 Jahre nach deinem Tod Geld abwerfen soll, oder für wen auch immer, dann wird da nichts mehr gearbeitet. Du hast einmal, oder? Und das kommt eben das Wichtige, das Interessante, darum ist dieses Argument von der Leistung, die drinsteckt, eben auch daneben, oder? Sehr viele Künstler und Künstlerinnen erzählen jeweils in ihren Interviews, ich sammle diese Stellen, ja, wenn man sie fragt, ja, wie ist denn das entstanden zum Beispiel? Gerade kürzlich habe ich wieder ein Interview gesehen von Kurt Malou, der hat so einen Popsong in den 80er Jahren geschrieben. Und der läuft immer noch, ja. Der einen einzigen Song. Und wie gesagt, ich bin überhaupt nicht neidisch. Ich mag ihm das gönnen. Er lebt in Hamburg, tipptopp, kann von den Tantiemen dieses Songs leben, weil der immer wieder gespielt wird. Und er hat dann gesagt, er sei plötzlich so in 10 Minuten, sage ihm das in den Sinn gekommen, hätte den niedergeschrieben und fertig, ja. Also er hat 10 Minuten Aufwand gehabt und kann jetzt eigentlich seit den 80er Jahren davon leben. Und jetzt wichtig, ich vergönne ihm das nicht. Versteht mich bitte nicht falsch. Wirklich nicht. Ich bin Unternehmer. Ich gönne jedem alles. Mir geht es darum, und jeder, mir geht es darum, dass das nichts mit der Arbeit zu tun hat, die drin steckt. Und Nee, dass das das ein ist falsches falsch. Argument ist, wenn man das immer wieder bringt und sagt, ja, aber die Leute stecken in Arbeit drin. Weil das Urheberrecht ist eben nicht so aufgebaut, dass es die Arbeit entlöhnt, sondern es entlöhnt nur den Nutzungserfolg und sonst gar nichts. Und darum kann man auch nicht kommen und sagen, die Arbeit, die drin steckt, sei relevant, weil es ist eben nur so, dass nur ein ganz, ganz kleiner Teil von denjenigen, die schöpferisch tätig sind, für diese Arbeit entsprechend entlöhnt werden und dann darüber, vor allem darüber hinaus und alle anderen nicht. Oder? Und jetzt der dritte wichtige Punkt ist eben der, dieses Werk, das entsteht, das entsteht eben nicht nur in deinem Kopf. Darum erzählen die Künstlerinnen und Künstler ja alle auch immer davon, dass es eben einfach so passiert. Man spricht auch von der Muse, die sie küsst und von all diesen Dingen, dass sie nicht wissen, wie sie darauf gekommen sind und wie das entstanden ist. Auch bildende Künstler sprechen so. Es ist eben der Witz ist der, dass der kreative Prozess, das ist ein interpersoneller Prozess. Das heißt, ohne Input von außen kannst du nichts entstehen lassen. Picasso, wenn der auf einer einsamen Insel geboren war, wenn der einsam auf einer Insel geboren worden wäre und nie mit irgendwelchen kulturellen Artefakten in Kontakt gekommen wäre, dann wäre Picassos Stil nie so entstanden. Also nicht bei ihm. Er wäre eben lustigerweise genauso oder ähnlich entstanden, weil schon vieles vorgelegt war, was er gemacht hat. Aber bei ihm ist es dann halt, erfolgreich geworden. Das, ich sage immer, ich nehme immer das Bild von einem Fass, das zum Überlaufen kommt. Also Kultur entsteht tröpfchenweise in tausenden, Millionen und Abermillionen verknüpften Gehirnen. Das ist die kulturelle, dieses kulturelle Netz, ja. Und dort entstehen solche Dinge nach und nach und es sind immer Tröpfchen, die kommen. Und bei irgendeinem von uns kommt das eine Tröpfchen, das das Fass zum Überlaufen bringt und blub, das Werk ist da, ja, oder der neue Stil ist da, das neue Element ist da. Und das Neue wird dann gefeiert als dasjenige, das dieser Mensch hervorgebracht hat. Und dieses Bild, das dieser Mensch das hervorgebracht hat, dieses Genie, dieses einsame Genie, das ist falsch und das ist auch schon x-fach widerlegt. Das sind Ethnologen und Anthropologen und Psychologen und alle Soziologen, alle haben das schon durchgedacht und widerlegt. Der einsame Künstler, das einsame Genie, was die Romantiker, vor allem Sturm und Drang, eigentlich erfunden haben, und so ein Unmaß an Problemen jetzt uns geschaffen hat, dieses gibt es eigentlich nicht, ja? Und das finde ich eben wichtig, dass einem das bewusst ist, dass wir sehen, das Urheberrecht, so wie es heute existiert, und ich werde nicht mehr erleben, dass das irgendwann nicht mehr existiert. Ich bin da nicht naiv. Aber dieses Urheberrecht, das hat nichts mit irgendeinem Naturrecht zu tun, das hat nichts mit irgendetwas Göttlichem zu tun, das immer schon da war, sondern es ist eine politisch gewollte Geschichte, die vor allem Kapitalismus getrieben war und die vor allem dazu da ist, um den großen Firmen möglichst viele Möglichkeiten der Verwertung zu verschaffen und nicht um die Künstler zu entlöhnen und nicht um die Künstler dazu zu bringen, die Künstlerinnen mehr Werke zu erschaffen. Ja? Und jetzt kommen wir zum KI-Thema. Das war das, was dich Lass uns mal getriggert hat. kurz, ich würd noch schnell einen dazwischen schmeißen, weil ich auch die ganze Zeit denke, jetzt sollte man mal über KI reden. Aber kannst du noch mal, also wahrscheinlich hast du es gesagt, aber es ist mir geistig, also ich konnte es nicht greifen. Wofür genau, also ich gehe nicht davon aus, dass du sagst, Künstler sollten nicht bezahlt werden, ne? Also Autoren und Musiker und so weiter sollten bezahlt werden. Jetzt ist die Frage, also in deiner idealen Welt, wofür werden sie bezahlt? Also, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns davon verabschieden sollten, dass die Werke, die wir schaffen, dass die unser Eigentum sind und wir darum für diese Werke irgendwie Geld bekommen. Seien wir Musiker, bildende KünstlerInnen, SchriftstellerInnen, egal. Ja. Wenn wir Geld bekommen, vor allem auch in der Digitalität, das hat auch mit der Digitalität zu tun. Vorher, vor der digitalen Welt, konnten wir das ja auch nicht. Man muss ganz klar sehen, wir haben nie Geld für das Werk verlangen können, sondern immer nur für das Werkexemplar, für die Darreichung. Ja. Und das hat damit zu tun, dadurch konnte man das Werk überhaupt monetarisieren, weil ich ein Einzelexemplar davon machen konnte und später mit dem Kopiervorgang, zum Beispiel beim Drucken oder beim CD-Pressen oder wie auch immer, konnte ich mehrere Kopien davon machen. Aber ich konnte eigentlich nur das Werkexemplar monetarisieren. Ja. Und mit der Digitalisierung ist das Problem entstanden, dass die Kopiekosten, die Grenzkosten einer Kopie null wurden. Ja? Und damit wurde eigentlich die Idee, dass man die Werkexemplare monetarisieren kann, die ist gestorben. Ja? Das ist übrigens meine Hauptkritik am Thema NFT und Metaverse, weil man damit wieder diese Reproduzierbarkeit, diese Nullkosten, Null-Grenzkosten-Reproduzierbarkeit eigentlich wieder kaputt macht, ne? Genau, Und wo ich genau. dann sage, dann brauche ich es aber auch nicht, weil dann kann ich auch in echt mir ein paar Schuhe kaufen. Ja, vor allem sollten wir verhindern, dass das Netz jetzt plötzlich wieder komplett monetarisiert wird. Also jede Transaktion und alles eben durch Ja, das diese. ist vielleicht auch schon zu spät. Ja, Übrigens, wahrscheinlich. Auf jeden Fall. die Audiodatei hiervon, die wird liegen bei archive.org und die Okay, wird super. ein Creative Commons, no derivatives, no non-commercial. Also kann man Siehst dann du das? diskutieren, ja, da kann Das man ist lustig, diskutieren. lustig, dass du das jetzt bringst. Das ist auch eines meiner Lieblingsthemen, ja. Die Deutschen Ich glaube, und die Schweizer, wir müssen die da schon noch Deutschen mal und die drüber reden. Schweizer, Aber die nachdem wir müssen immer. jetzt die Leute für Ja, klar. 32 Minuten auf die Folter gespannt haben, Ja, klar. müssen wir, also ich hätte zwar jetzt auch noch Genau. das eine oder Nein, andere klar. einzuwerfen Wir und können ja unter anderem vielleicht. die Story von einem Typen, der meinen Blog komplett kopiert hat und Ja, so. Und was ja. du dazu meinst, und zwar back in the 90s, ja. Ja, ja, ja. Aber Jetzt müssen wir zu dem schon zu dem KI-Thema kommen. Ja, klar. Okay. Ja, klar. Ich mache jetzt das Fass nicht mehr auf mit den Non-Commercial-Lizenzen, aber Ja, nee, das ist lass uns da okay. mal nochmal, Wir reden und noch dann mal können wir was auch über richtig deinen Blog, wir Spannendes machen nochmal eine Session, ja? und Ist über gut. andere Dinge, Es genau. ist ein Riesenthema, ja. Also, bei KI geht es um Folgendes. Im Moment herrscht ja jetzt ein Riesen, also es gibt eigentlich zwei Themen, die mit KI und Urheberrecht im Moment im Raum stehen. Das eine ist es urheberrechtlich korrekt, dass diese Modelle trainiert wurden mit Material, von die andere Menschen geschaffen haben, ja? Und ohne dass man die gefragt hat, und sollte man die nicht irgendwie entschädigen dafür, ja? Das ist im Moment so ein Themenblock. Der zweite Themenblock ist, sind die generierten Inhalte urheberrechtlich geschützt oder schützbar, die KI generiert, ja? Diese beiden Themen sollte man auseinanderhalten. Definitiv, ja. Und Ich glaube, jetzt das nehmen wir mal eine ist das. doch gelöst, oder? Nein, nein, es sind beide überhaupt nicht gelöst. Im Gegenteil, Okay. wir haben bei beiden große Herausforderungen vor uns. Nehmen wir mal jetzt das erste Thema, die Frage der Modelle, ja, und der Nutzung dieser Modelle und ob das urheberrechtlich ein Problem ist. Mal ganz grundsätzlich ist ganz wichtig zu verstehen, und ich gehe davon aus, dass viele von deinen Hörerinnen und Hörern das schon wissen. Ich möchte es trotzdem wiederholen, weil ich merke auch, dass es vielen nicht klar ist. Ein Foundation-Modell, so wie GPT oder eine Llama oder alle diese Open-Source-Modelle, die es da gibt, die sind ja zum Teil riesig, x Gigabyte groß, ja. Man darf die kann man ja downloaden, man kann Test üben mit solchen Open-Source-Modellen, man kann sich das anschauen. Dann darf man nicht davon ausgehen, dass in diesen Modellen drin eine Kopie dieser Texte vorhanden ist, die benutzt wurden, um zu trainieren. Ja? Also das sind keine Werke drin. Es wurden keine Kopien erstellt, in diese Modelle rein kopiert. Und darum, weil das so ist, da sind nur Zahlen drin, die im Prinzip statistische Verbindungen zwischen den Artefakten dieser einzelnen Warte mal, Stellen. wenn ich es richtig verstehe, sind kleine Textschnipsel, also für die Nein. Podcast-Hörer, ich halte jetzt zwei Finger hoch, da sind kleine Textschnipsel aus diesen Werken drin, oder? So Nein, Halbsätze oder Viertelsätze. nicht mal Aber irgendein das. Text, also Text ist schon drin Nein, irgendwo. nein, nein, Buchstaben, Buchstaben. es sind nur Gewichte drin, es sind nur Zahlen drin, kein Text, ja. Und darum kannst du auch keine Quelle nennen und darum kannst du auch keine Quelle wiederherstellen. Wenn ich einen Satz schreibe, Oliver Gassner organisiert ein Blogbarcamp in Friedrichshafen. Ja. Diesen Satz, wenn ich den in meinem Blog habe und der wurde jetzt im Rahmen eines Trainings mitgearbeitet, dann steht in diesem Trainingsdatensatz dieser Satz nirgends. Es kann aber sein, dass wenn ich jetzt beginne, später in einem System, Oliver Gasser organisiert ein, dass dann dieser Satz tatsächlich so generiert wird. Aber dann nicht, weil ich den so geschrieben habe, sondern weil aufgrund von anderen Sätzen und anderen Texten, die im Netz vorhanden sind, die in diesem Kontext zu verstehen sind, im Kontext vorher und nachher, dass das am meisten Sinn macht, dass dieser Satz so heißt. Aber das ist dann reiner Zufall. Also wenn ein Text generiert wird, der schon existiert, dann ist es Zufall, dass das generiert wurde. Ja? Und das ist mal ganz wichtig zu verstehen. In diesen Modellen drin sind keine Werke. Es werden keine Werke dort gespeichert, sondern Okay, nur gewichtete statistische Informationen. jetzt Ja. habe ich für dich ein Gedankenexperiment. Gesetz der Fall, wir bauen ein Sprachmodell und das sollte es eigentlich statistisch hergeben, weil man mir erklärt hat, dass 100 Texte oder so für so ein Sprachmodell sogar schon reichen, dass wir nur mit deinem Blog füttern oder nur mit Texten, die du geschrieben hast von mir aus, auch anderswo. Ja? Und ich dann dieses Ding nehme und sage, jetzt könnt ihr sozusagen das Wissen von Andreas von Gunden anzapfen. Ja? Jetzt natürlich vor dem Hintergrund von dem, was du jetzt vorher gesagt hast, ist es natürlich fraglich, was du jetzt antwortest. Ja? Aber erstens sollte ich dich fragen müssen, bevor ich das mache. Zweitens, also musst du mir das erlauben, erstens. Und zweitens, wenn ich für den Output Geld nehme, auf irgendeine Art, ja, eine monatliche Gebühr oder irgendein, vollkommen egal, ja, oder pro Wort oder pro Zeichen oder irgendwas, vollkommen egal, sollte ich dich daran beteiligen müssen. Wenn ich nur ausschließlich deine Texte nehme, die du natürlich, so wie du es skizziert hast, eigentlich sozusagen, ich sag mal, kosmisch, ja, also aus deiner Kreativität und so. Ich meine, der eine Typ, der in 10 Minuten ein Lied schreibt, der hat halt wahrscheinlich vorher 500 Lieder geschrieben, die alle scheiße, also die alle nicht keine Hits wurden. Ne? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Also so, Vielleicht auch es nicht, gibt auch ja. Leute, die das nicht haben. Das, wie gesagt, Gibt das auch Leute, die mag schreiben einen Roman und dann nie wieder ich, einen genau, zweiten, weil. ich mag dem das gönnen, das ist alles kein Problem. Und Nee, das ist also genau, das Beispiel, aber ja. diese beiden Also ich kann dir deine Fragen. Frage so, ja, ich kann dir deine Frage einfach beantworten. Nein und nein. Ja. Und Hm. ich kann dir auch sagen, warum. Und ich bin auch überzeugt, dass ich meine, klar, wir machen jetzt ein Gedankenspiel mit diesem einen, mit meinen Texten, das wäre nicht sinnvoll. Also der Witz ist, dass das sinnvoll ist, eben Ich habe alles dann noch eine zusammenzuhaben. zweite Frage, weil wenn du jetzt, also wenn du an einer Stelle ja gesagt hättest, dann hätte ich dann noch eine zweite Frage gehabt. Naja, klar, aber lass mich schnell doch diesen Punkt schon noch ausführen. Ich finde es noch Ja. wichtig, oder? Die Frage, also was ich zum Beispiel gut fände, und das wird auch so gehandhabt, ich schaue mir, also wenn ich was, wenn ich meine Blogtexte, wenn ich die publiziere öffentlich, dann will ich ja, dass die gelesen werden. Dann will ich ja, dass mein Wissen von jemandem anderen genutzt werden kann. Das ist ja die Idee von dem Ganzen. Warum soll ich Jahre, seit 2006 blogge ich, warum soll ich das tun, wenn ich nicht der Meinung bin, dass das Geniale an dieser vernetzten Welt wäre? Ich wünschte mir, dass alle Menschen, alle, immer bloggen würden, ja, und nicht auf LinkedIn und wo auch immer das Zeug posten, sondern bloggen und dann von mir aus noch auf diese Plattformen legen, um das zu verbreiten. Aber eigentlich sollten alle bloggen, ja, damit wir alle voneinander profitieren können, weil das ist nichts anderes als eine asynchrone Dialog, ein asynchrones gemeinsames Lernen mit der ganzen Welt. Und das ist ja das Großartige, was das Netz hervorgebracht hat. Wir haben eigentlich den Traum seit der Antike, das Wissen unserer Welt zusammenzutragen und allen zur Verfügung zu stellen. Das ist ja das absolut Geniale. Und das führt ja auch zu einer viel besseren Welt, zu mehr Innovation, zu mehr Aber jetzt Möglichkeiten schreiben für die Leute alle. halt in ihre Blogs, die Erde ist flach. Das ist das Problem, das wir nicht Das macht vorhergesehen nichts. haben. Das macht nichts. Dann gibt es halt solche, die sagen, die Erde ist flach. Es gibt genug andere, die dann erklären, dass das nicht so ist. Und das stört jetzt überhaupt nicht. Es stört auch nicht, dass viel Crap, wie es jeweils heißt, im Netz drin steht. Das ist egal. Das ist völlig egal. Wichtig ist eben, dass das Gute drinsteht. Das ist ja genau das Paradox. Also die ganze kulturelle Elite in Europa nervt sich über den Crap im Netz und sorgt selbst dafür, dass das Gute nicht vorhanden ist, indem sie alles hinter Paywalls tun und alles verschließen mit DRM-E-Books und so weiter. Also, dass wir am Schluss ich sage immer, das Social-Media-Debakel, welches wir haben, und das Kommentar-Debakel, da müssen wir uns nicht wundern. Wir haben den Leuten 20 Jahre lang Tagesfernsehen-Schrott vorgesetzt. Ja? Und dann haben wir ihnen eine Tastatur gegeben. Und wir haben ihnen nicht geholfen, die guten Dinge im Netz zu finden, weil wir die eingeschlossen haben und nur den Elite-Leuten verfügbar machen, die dafür bezahlen können und wollen. Ja? Müssen wir uns doch nicht fragen, dass am Schluss nur Schrott daraus kommt. Ja? Und da Also sind ich wir fand es alle witzig, selbst schuld. ich habe mal einen Vortrag gehört vom damals 1995 war das, glaube ich, vom Weizenbaum. Der war bei einem Event, wo ich ein, also das war der Vorevent zu einem Preis, den ich gekriegt habe damals für meine Webseite. Und er hat sich einerseits beschwert, dass im Netz so viel Mist steht. Und dann hat er aber gesagt, er war bei einem Wissenschaftsverlag, ich glaube, wahrscheinlich in New York, weil in den USA sind ja alle Verlage in New York. Auf jeden Fall, er war bei einem Wissenschaftsverlag und er sagte, oder ja, Redaktion oder so. Und da gab es einen Raum, da stapelten nur Bücher. Und sie haben gesagt, du kannst da reingehen und kannst dir mitnehmen, was du willst. Das sind die ganzen Bücher, die wir zugeschickt kriegen. Und dann ist er reingegangen in den Raum und rate mal, mit wie vielen Büchern er rausgekommen ist. Null. Also gab kein Buch, was da drin war, was ihn interessiert hat. Komischerweise, zumindest aus dem Vortrag, kann ich mich nicht erinnern, dass er daraus die Konsequenz gezogen hat, dass es bei den Büchern halt genauso ist wie bei den Naja, Webinaren. Ja? Dass genau. eigentlich, und ich sage immer, 99,9% von dem, was auf jedem Kanal verbreitet wird, von YouTube, von Podcasts, von Blogs, von einer Bibliothek, wahrscheinlich 99,9% von den Büchern, die in so einer Bibliothek stehen, sind so mittelmistig bis mistig. Ja, also es ist alles eher so ein bisschen unterdurch. Also 99% sind unterdurchschnittlich. Ja, und nur 1% ist wirklich so, dass man sagen würde, Mann, ist das geil. Ja, Und die Technik und hilft das uns aber auch ist da, oder? überall Also, so. Ja. aber ja, genau, aber die Technik hilft uns auch da. Also ich kann einfach zum Beispiel mein YouTube-Erlebnis, ich mache jetzt hier klar kurzen Werbeblock halt, ich bin seit Ja. Jahren Premium-Kunde und habe darum keine Werbung dort. Und mein YouTube-Erlebnis ist einfach vom Feinsten. Ich lerne jeden Tag geniales Zeugs bei den Themen, die mich interessieren, und ich habe null Mist Ich habe in heute meinem Stream. auf einem Podcast haben sie diskutiert, ob sie YouTube auf Autoplay hören und auf dem großen gucken und auf dem großen Bildschirm. Wie ist das bei dir? Nein, ich hab keinen großen Bildschirm mehr im Haus. Ich habe einfach iPad Pro für solche iPad. Dinge. Aber Ja, hast du es genau. auf Autoplay dann? Ja, also wenn ich am Abend unterwegs, also nicht ganz Autoplay, ich schaue mir das erste Video an, das da kommt, und dann kommen ja auf der Seite die nächsten vorgeschlagenen, und dann kommt es ein bisschen auf die Stimmung darauf an, was mich jetzt als nächstes interessiert, und da kann ich die in Okay. die nächst, also als Dann nächstes sagen als zeigen nächstes. Playlist. Ja, Genau, genau. und dann habe ich so mit der Zeit eine Playlist von 5, 6 Videos zusammen, und die schaue ich dann, bis ich einschlafe. Okay, ja. Dann, also, Ja, aber komme zurück zum genau, also Urheberrecht, ja? Mist auf den Kanälen, Genau. Privatfernsehen und so weiter, ja. Genau. Aber komme zurück zum Problem von den Modellen, warum die, was ich gut fände, wegen dem, weil du fragst, soll man die Leute fragen. Es ist Ja. beim Netz ja auch so bei der Suchmaschine. Ich konnte ja immer schon entscheiden, oder sehr früh konnte ich entscheiden, ob ich bereit bin, dass meine Inhalte von Google in die Datenbank kopiert werden. Weil letztendlich ist das ein Kopiervorgang. Ja? Man muss schon sehen, oder? Ich gebe mit meiner robots.txt, kann ich sagen, crawlen oder nicht. Ja? Klar kann ich das technisch nicht verhindern. Also wenn sich derjenige, der Crawler, nicht daran hält, kann ich nicht viel machen dagegen. Aber auch da muss ich sagen, wir müssen eine Welt schaffen, wo wir auch einander vertrauen, und die Profis, die machen das. Also Google crawlt nicht, wenn ich sage, du darfst nicht crawlen. Und Bing auch nicht, und die das dann machen, naja, dann halt, dann sind es irgendwelche Kiddies, die das da halt An machen. der Aber Stelle würde Punkte, ich auch nicht ja. ungern einhaken. Das habe ich heute auch mit jemandem besprochen. Aus meiner Sicht gibt es einen Unterschied. Sozusagen in Vorbereitung auf das Gespräch habe ich schon mal ein bisschen trainiert, weil ich wusste, es wird schwer für mich. Ich sehe einen Unterschied zwischen Google, die meine Seite indexiert, und einer KI, in die, ich formuliere es jetzt mal so, in die der Text eingelesen wird. Ja? Also der wird dort nicht kopiert, aber er wird eingelesen. Denn der Zweck des Google-Crawlers ist ja nicht, meinen Text zu haben, sondern der Zweck des Google-Crawlers ist, die Leute, die meine Inhalte suchen, auf meine Seite zu lotsen. Das siehst du leider ein bisschen verträumt falsch. Ja gut, also du Der wolltest mir Text, in dem Kontext natürlich werfen. der Zweck des Google Crawlers ist, deinen Text zu kopieren in die eigene Datenbank, damit sie einen Index aufbauen können, der dem Kunden von Google, dem User von Google, der Userin von Ja. Google, die Möglichkeit gibt, das, was sie suchen, möglichst adäquat, schnell und gut zu finden. Aber auch Klar eben kann meinen man auch, Text. klar kann ich auch suchen nach Oliver Gassner. Aber das werden nicht die großen Hits sein, weil die Leute, die dich suchen, die kannst du dann auch so erreichen. Ja? Da Nee, musst du also dir, die da mich sage ich suchen, ja. nein, aber die meine The also die meisten Leute, die auf meiner Webseite landen, haben nicht Oliver Gassner gegoogelt. Genau, eben, die suchen irgendein Thema. Die Die suchen suchen ein irgendein. Thema Genau. Genau. und Google bietet mir als Content-Erzeuger den Service, dass Menschen, die mein Thema suchen, bei mir landen und der eine oder andere, Gerüchte halber, soll mich auch schon gebucht haben. Und das ist das dann, Genau. womit ich eigentlich Geld verdiene. Genau. Wenn man es jetzt mal hart formuliert, der Andreas von Gunden GPT, ja, der hätte ja den Zweck, dass nicht mehr du vielleicht als Berater angefragt wirst, um dein Know-how den Leuten für Geld zu geben, ja, sondern sozusagen dieser Service von den Leuten verkauft wird, die halt deine Texte ingestiert haben. Hättest du jetzt Also. zum Beispiel ja gesagt, dass du beteiligt werden musst, hätte ich gefragt, was ist, wenn es zwei Leute sind? Klar, die sollten Eben. dann irgendwie auch kompensiert werden. 4, 6, 8, 12, 4, 6, 8, Ja, 16, und das ist ja 32, genau. 64. Also anders gesagt, also man könnte schon sagen, ich sage jetzt mal so, wenn eine Maschine einen Output von mir nutzt, um selber ein Produkt zu erzeugen, ja, dann sollte ich für diesen Output kompensiert werden. Vor allem dann, wenn der Output sozusagen es ersetzt, dass ich nochmal Output verkaufen kann. Ja? Also, das Ja, sind also. wichtige Punkte, die im Moment in den Köpfen von fast allen herumschwirren, diese Idee, Ja, ja. ja. Und da ist einfach Folgendes zu sagen. Erstens, Es war vor 20 Jahren oder bis vor 30 Jahren nicht möglich, dass du deinen Inhalt irgendwo hinschreiben konntest und deswegen von jemandem gebucht werden konntest. Ja? Das war jetzt eine kurze Zeit lang möglich. Wir leben in einer Zeit, und das ist eine schöne Zeit, der Veränderung. Ja? Die Welt verändert sich. Wir haben damals den Medien sagen müssen, schaut mal, es ist vorbei, jetzt kommt das. Ja? Und jetzt müssen wir halt, jetzt sind wir halt dran, es ist vorbei. Ja, das ist vorbei. Und der Grund ist aber ein guter, also der Witz ist eben, bis jetzt war es nur möglich, wenn ich an Wissen kommen wollte, musste ich googeln. Oder irgendwas anderes, eine andere Suchmaschine, aber die meisten haben ja Google genutzt. Und dann musste ich mühsam mich durch x solche Linklisten durchkämpfen und mir anschauen, was hat jetzt der gesagt. Und dann lese ich diesen kurzen Text von Oliver und sehe, ja gut, das könnte schon noch stimmen, aber wer ist dieser Oliver Gasser überhaupt? Ich nehme es mal weg und schaue mal weiter, wer kommt da noch? Und irgendwann habe ich dann noch, nach 3, 4 Stunden habe ich dann mal noch 10 Links zusammen. Dann gehe ich mir den Oliver noch mal genauer anschauen und finde dann heraus, doch, der könnte es sein. Ja? Diesen Aufwand, den habe ich in Zukunft nicht mehr. Und das ist gut. Und das ist nicht nur für mich gut, das ist für alle Menschen gut, weil wir können noch viel schneller, viel besser zu Wissen kommen. Natürlich kommt mit dem jetzt einher, dass du eine Lead-Generation-Methode nicht mehr hast. Und ich auch nicht. Ja. Jetzt müssen wir halt wieder neue Lead-Generation-Methoden finden, so wie Müssen es wir die immer Leute schon. voll quatschen in Podcasts und Zum Videos. Beispiel Events organisieren, wo auch immer. Es gibt wieder neue Möglichkeiten. Ja. Und dann ist noch wichtig zu unterscheiden, darum habe ich eben auch diesen Post gemacht. Nein, ich habe dann später noch eine gemacht. Es gibt ja auch bei den Modellen, also wenn man jetzt ChatGPT als Suchmaschine nutzt, dann wird ja immer kritisiert, da werden keine Quellen angegeben. Ja? Und da muss man sich einfach klar werden, ChatGPT kann zwar schon genutzt werden, um sich in ein Thema einzuarbeiten, aber das ist keine Suchmaschine. Alle Antworten, die da generiert werden, sind KI-generierte Text. Das ist überhaupt nicht reliable in dem Sinne. Man muss dann sehr gut schauen, stimmt das wirklich, oder? Weil es ist wirklich generiert, das kann auch halluziniert sein und so weiter. Die werden immer besser. Es hilft extrem. Ich bin sehr oft arbeite ich damit, ja. Aber eigentlich, das eigentlich Sinnvolle ist, wenn man so etwas nutzt, wenn es sich um die Suchmaschine geht, wie zum Beispiel Perplexity AI, welches mit dem sogenannten RAG-Modell diese Generative KI-Grundlagenmodelle kombiniert mit Vektordatenbanken von einem Suchindex. Ja? Und diese Kombination, die führt dann eben auch dazu, dass du auch Quellen angeben kannst. Ja? Und dann hast du das dann ja wieder. Aber ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, ich habe das bei mir jetzt sogar als Standard-Suchmaschine eingerichtet. Ich nutze nicht mehr Google, sondern nur noch Perplexity. Wenn ich was suche, automatisch immer Perplexity. Und das Interessante ist aber, ich gehe selten auf die Quellen. Die Antwort reicht mir. Es ist auch, da muss man sich von der Illusion verabschieden, dass man jetzt dadurch noch an Leads kommt. Das ist vorbei. Aber das, was wir bekommen dafür, wenn wir alle unsere Inhalte geben würden, alle, auch die guten, ja, was wir dafür zurückbekommen, ist der unglaubliche, genialste Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte, dass wir Zugang zum ganzen, kompletten, genialen Wissen dieser Welt haben. Ja? Ja, und es Stell dir war das egal, mal in vor, welcher wie geil Sprache ist und so das? weiter. Ja. Also, Ja. Perplexity habe ich mal kurz ausprobiert und ich habe ja normalerweise immer zwei Testwörter für Suchmaschinen. Das eine Testwort ist Sex, das habe ich in dem Fall nicht benutzt. Das benutze ich eigentlich nur, um zu gucken, wie sehr das Ding eventuell zensiert ist. Also, was als erstes kommt. Ja, weil wenn dann nur der Wikipedia, wenn als erstes der Wikipedia-Artikel kommt oder so, sage ich, ja, was da nicht alles ausgeblendet wird. Das zweite Suchwort ist natürlich Oliver Gassner, weil ich da am besten eigentlich einschätzen kann, welche Treffer, also wenn der halt meine seit 10 Jahren nicht abgedatete Oliver-Gassner.de als erstes bringt, dann weiß ich, okay, das ist so mittelgeil. Ja? Und dann habe ich Perplexity ein bisschen ausgefragt und habe gesagt, da kommen ja dann so Key, also man gibt ja, ich gebe Oliver Gassner ein und dann sagt er, jetzt kannst du fragen, was macht der und was tut der und was bringt es und was ist es und so weiter. Und eigentlich stand immer als letztes, ich weiß nicht, ob das grundsätzlich so ist, da stand, also was der da genau macht, weiß ich auch nicht, aber dazu musst du mal seine Texte lesen, wo ich dann dachte, also wenn ich jetzt das gemacht hätte mit Immanuel Kant oder so, ja, wenn er dann sagt, ja, wenn du es genauer wissen willst, musst du halt die Kritik der reinen Vernunft lesen, da hätte ich gesagt, ja, da kannst du mich aber auch mal am Abend besuchen, ja, weil das ist ja auch nicht der Ja, Zweck, ja. ja, der Zweck, also da habe ich dann Da gedacht, weiß ich halt nicht, wann noch du das letzte Mal das gemacht hast und was die. diese Woche. Alles klar, Eine ja. Woche, also Eben, mit der. ich habe im Moment wirklich nur gute Erlebnisse und bin Okay. schneller als mit Google, aber es kann natürlich schon, wie gesagt, Also auch such mal da. nach mir. Also und von mir ist wirklich, also Naja. ich Du weißt, bin es ist ja überhaupt nicht nicht. so, es gibt ja im Moment noch keine eierlegende Wollmilchsau. Wir sind am Ja, Anfang, wir sind noch in der C64-Zeit, ja. Und wir ja. müssen jetzt noch, wir müssen noch viele Schritte gehen, bis das alles wirklich genial ist. Aber es beginnt sich abzuzeichnen, wie genial das alles ist. Und es Ja. beginnt sich leider auch abzuzeichnen, dass wir mit unserer, ich sage es jetzt extra ziemlich hart und despektierlich, mit unserer einfältigen, kleingeistigen Idee vom Urheberrecht, dass wir auf dem Weg sind, das Geniale an diesen Prinzipien von Anfang an komplett zu verhindern, um nicht zu sagen, zu zerstören. Das ist im Moment der Weg, auf dem wir sind, ja. Und wir müssen alles daran setzen, dass das nicht passiert, weil der zweite Teil, der ist eben auch sehr wichtig. Also wenn wir schon mal so weit sind, dass wir akzeptieren, weißt du, wenn du auf die Entschädigung pochst und auf das Fragen als Einzelkünstler, dann wird das am Schluss dazu führen, dass nur zwei, drei große Anbieter auf dieser Welt irgendeine Lösung haben werden, die dann an eine Verteilungsgesellschaft dieses Geld überweisen und die wiederum wird das dann wieder an die Winnertaxi. Das ist genau dasselbe wie bei der Musik. Es wird dir und mir nichts bringen. Es wird 99,9% der Leute nichts bringen, außer dass die ganze Verwertungsgeschichte monopolisiert wird, oligopolisiert werden wird und dass es viel schwieriger wird, dass Innovationen stehen kann, weil die anderen dann gar nicht mehr einsteigen können. Das ist ein Also, Riesenproblem, weil du kannst gar keine gute Lösung für diese Verteilung finden. Nehmen wir nochmal deinen Text. Wenn ich was frage, wenn ich, also vielleicht um dir, das muss ich vielleicht auch noch so sagen, die harte Wahrheit ist doch, Oliver, dass das, was du machst, das, was ich mache, das machen Tausende von anderen auch. Und auch gehen wir mal davon aus, wir beide sind gute Schreiber, wir machen auch, haben interessante Gedanken, wir stellen die ins Netz und es kann durchaus auch mal sein, dass der eine oder andere diesen interessanten Gedanken sehr spannend findet und uns gerne buchen würde für irgendwas, ja, ist es trotzdem so, dass es neben uns noch Tausende andere gibt, die das auch machen, ja. Und dass wir da wenn dann in diesen generierten Texten, die dann entstehen, ist unser Anteil mikromäßig klein, ja. Und das ist der Anteil von jedem, auch bei denen, auch von einem Kant, der letztendlich ein Riesenwerk hinterlassen hat. Es wird klein bleiben für den Einzelnen, was das ganze Universum an Wissen sein ist, ja. Und wir können alle nur davon profitieren, wenn hier Das heißt, möglichst viel Gutes reinkommt, ja. es entsteht dieser, ich nenne ihn mal den Spotify-Effekt, dass sozusagen irgendwelche Kleinnasen halt dann einfach nur Cent abkriegen. Also wir würden sowieso nicht was Relevantes abkriegen. Genau. Am Anfang werden sie uns ködern und werden uns Geld geben, ja? Und dann ist wie bei Spotify. Jetzt hat Spotify entschieden, jetzt kriegst du nur noch Geld ab 1000 Streams, ja? Pro Song, ja? Und das Das wird immer setzen noch irgendwann schlimmer auf werden, ja? 10.000 und dann ist fertig. Genau. Und schau mal, und das ist eben der Punkt ist, wir alle, also der viel größere Teil der Menschen kann profitieren davon, wenn dort wirklich gute Inhalte vorhanden sind. Und wenn das Ganze, auch die Open-Source-Bewegung in der ganzen Entwicklung gut funktioniert. Also da gibt es eben auch, es gibt einen Common Crawl, wo du einen ganzen Index hast vom Netz, der vorhanden ist. Es gibt ganz viele Momente und Gruppierungen, die eben versuchen, hier auch eine Open-Source-Gegenbewegung zu schaffen, damit es am Schluss nicht nur bei Microsoft, Google und Apple ist. Das Ganze. Und im Moment gehen wir genau darauf zu. Es ist aber im Moment noch so, dass die Open-Source-Geschichten werden immer besser. Also man geht davon aus, dass bereits 2024 zum ersten Mal ein Open-Source-Modell rauskommt, das besser ist als ein Closed-Source-Modell von den Großen. Ja. Und selbst wenn es dann erst 25 ist, wir werden dorthin kommen, wenn nicht durch Regulierung die Open-Source-Bewegung abgewürgt wird. Und darum ist auch hier sehr spannend zu sehen, dass die großen Anbieter von solchen Modellen nach Regulierung schreien, ja. Und da muss man auch immer wissen, wenn ein Großkonzern, wenn ein Milliardenkonzern sagt, ich möchte reguliert werden, dann ist das nie, nie Das zum Sinn und kennen Zweck wir. der Bevölkerung, der Gesellschaft, sondern ist das zum Sinn und Zweck der Festigung der Monopolstellung dieses Unternehmens und sonst gar nichts, ja. Also Und es hat nichts so viele private Weblogs gekillt wie die Datenschutzgrundverordnung. Weil ich habe Genau. von vielen, vielen Leuten gehört, Datenschutzgrundverordnung ist mir zu komplex, ich lösche meinen Blog, nehme es offline. Schau mal auch die ursprüngliche Idee, die wir hatten vom globalen Markt. Ja, ich bin soweit. Ich habe mehreren Firmen, wo ich beteiligt bin hier in der Schweiz, wenn ich aus Deutschland Bestellung bekomme, schreibe ich zurück, ich kann nicht liefern. Ist mir zu aufwendig. Ist mir zu aufwendig, alle rechtlichen Fragen mit zu berücksichtigen, die auftauchen können für zwei, drei Lieferungen nach Deutschland oder so. Ja, geht nicht. Lass ich sein. Ja, lass ich lieber sein. Ja. Aber deine Also auch Bücher da. lieferst du hoffentlich nach Deutschland. Ja, aber nicht direkt. Das läuft, die werden in Deutschland gedruckt und von dort aus auch ausgeliefert, ja, über ein Mittel. Das ist eben auch das Wichtige. Alle diese Regulierung führen immer dazu, dass dazwischen nachher Mittelsmänner kommen, die dann und Frauen, die dann die Hand aufhalten können. Ja, sind meistens Männer. Ah, So Firmen, ja. überraschenderweise. Ja, genau. Aber vielleicht noch schnell jetzt der zweite Teil, bevor wir da Ja, schon, wir sind ja genau. schon bald eine Stunde dran. Der Ja. zweite Aspekt von Urheberrecht und AI ist ja dann die Frage, ob diese generierten Werke, ob die geschützt werden können, ja. Und hier ist auch sehr wichtig, wir müssen unbedingt alles daran setzen, dass das nicht geschieht, ja. Die ursprüngliche Idee des Urheberrechts war ja, dass das eine Schöpfung des Menschen sein soll. Ich habe zwar am Anfang gesagt, diese gibt es in dem Sinne nicht, dass es eine einzelne Schöpfung eines einzelnen Menschen ist, ja. Darum ist es sowieso absurd, aber wenn wir das jetzt schon so haben, dann darf es nicht sein, dass jetzt die Schöpfung einer Maschine geschützt werden kann, ja. Und der Grund ist folgender: Wir müssen davon ausgehen, dass in naher Zukunft der größte Teil des Outputs, des menschlichen kulturellen Outputs, mittels solcher generativer KI-Systeme entstehen wird. Und zwar auf allen Ebenen, ja. Und wenn du beginnst, diesen Output urheberrechtlich zu schützen, dann führt das dazu, dass am Ende zwei, drei Firmen weltweit die komplette Kommunikation der Menschheit monetarisieren und kontrollieren Also können. Ja. Google, Facebook, Microsoft, Genau. Amazon. Ja, aber ich glaube nicht mal Facebook, ich denke Apple eher an vielleicht Apple. noch. Ja, genau. Vielleicht sind es dann auch vier. Aber der Punkt ist, die haben eigentlich die Kontrolle über die gesamte Kommunikation. Und das ist jetzt ja schon ein Problem. Oder ich kann ja heute schon, ich lese einen Artikel aus einer alten Zeitschrift und würde gerne darüber reden. Ja? Und da kann ich ja gar nicht darüber reden, weil die Leute den ja nicht gesehen haben, diesen Artikel. Also müsste ich den zeigen können, damit wir miteinander über diesen Artikel reden können. Ja? Und das geht aus urheberrechtlichen Gründen nicht. Das war früher noch möglich. Und mit solchen, oder auch, musst auch vorstellen, Menschen haben immer schon Geschichten erzählt. Mit Geschichten, Storytelling ist das ist unser Dasein. Wir leben davon. Alle unsere Kommunikation ist Geschichten erzählen. Ja? Und wir können heute schon, sind wir massiv eingeschränkt in Geschichten erzählen, weil wir eben nicht mehr. Wir sind nicht mehr im Lagerfeuer und erzählen uns Geschichten über die Rentiere, die wir da gesehen haben, auf der Eisscholle 20 Kilometer entfernt, ja? Sondern weil wir uns Geschichten erzählen über die kulturellen Produktionen, mit denen wir konfrontiert werden. Und alle diese kulturellen Produktionen sind geschützt. Das Bild von dir, das ich jetzt habe, ja, ist kopiergeschützt. Ich könnte das nicht einfach so nutzen. Wenn ich das jetzt nutzen würde, und hier, was ich übrigens noch machen muss, ein Foto schnell machen, ist von dir noch Ja. wichtig. Aber du könntest weiterreden, während du das Foto machst, weil auf dem Podcast ist jetzt still, still und die denken Ja, jetzt, es geht schon wieder weg. genau. Der Genau, Kopfhörer abgestürzt. wir müssen noch mal schnell lächeln. Sehr gut. So, darum habe ich ja extra hier als Hintergrundbild, das ist natürlich KI generiert, ne? Damit es Sehr gut, ja, vollkommen klar. Genau, genau. urheberrechtsfrei Ja, nutzbar aber ist. du kannst jetzt immer noch kommen. Gut, es wäre jetzt hier eine interessante Frage. Es gibt den sogenannten Lichtbildschutz, ja. Und die Frage Ja. ist, wer hat jetzt hier das Recht an diesem Lichtbild? Wahrscheinlich ich, weil ich die Foto gemacht habe. Ja? Und du hast aber das Recht an deine Persönlichkeit. Also du musst Ja. dazu einverstanden sein. Und so weiter. Es ist ja, in der Realität geht man darüber einfach hinweg. Aber man ist eigentlich permanent mit einem Bein im Gefängnis. Oder? Also, Und wenn du mich und irgendwann ärgerst, dann verklage ich dich, weil du den genau, Screenshot irgendwo eben. Genau. gepostet Und hast. dann schickst du mir Ja. diese unsägliche Bildhonorar-Tabelle vom Verband, der Bildhonorargeber da in Deutschland, ja, und sagst, ich schulde dir so und so viele 100 Euro. Mir hat Immer mal genau. News.ch hat mal ein Bild von mir geklaut. Das war teuer für die. Eben, ja. Genau, siehst du, und ich gebe eben alles frei und sage, Cloud, nimm das Zeugs, weil ich bin froh, wenn das genutzt wird. Viele andere Möglichkeiten, davon was zu holen. Aber zurück ganz kurz zum Thema. Ich finde es Ja. extrem wichtig, dass wir dafür sorgen, dass maschinengenerierte Inhalte nie, nie, nie urheberrechtlich geschützt werden können. Also die amerikanischen Gerichte haben das wohl schon so, Naja, die Gerichte schon, auf Basis der heutigen Gesetzgebung. Aber du aber das musst eben führt wissen, natürlich dass Ur. zu Problemen, ne? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch nehme und mache als Buchcover irgendwas, was KI generiert ist, dann kann jemand anders zumindest dasselbe Buchcover, vielleicht mit einem anderen Titel, um sein Buch machen und den Eindruck erwecken, dass das das Buch ist, und dann kauft es einer und dann ist er traurig, ja, oder so. Ja, Jetzt nur klar. als Klar, Idee, ja. Betrug, Aber schau mal, insofern, Betrug. Betrug wird es immer geben, ja. ja. Betrug können wir dadurch nicht verhindern. Betrug wird es immer geben. Und ich denke jetzt mal, weißt du, ich bin nicht so radikal, dass ich finde, aller Input, wo nur ein Mikro von KI drin ist, muss dann geschützt werden. Nein, ich bin auch übrigens auch nicht dafür, dass man das deklarieren muss. Ich sehe keinen Grund. Alle schreien davon, man muss deklarieren, dass da mit ChatGPT gearbeitet wurde. Warum habe ich früher deklariert, wenn ich den Duden hervorgenommen habe, um zu schauen, dass die Rechtschreibung richtig ist? Ja, im Es gibt doch Prinzip ist keinen es schon Grund. eine Ich stehe da. Rechtschreibung. Ich stehe da mit meinem Namen für diesen Text. Ich bin Ja. verantwortlich als derjenige, der das publiziert. Es ist völlig egal, welche Werkzeuge ich dafür genutzt habe, welche Bücher ich gelesen habe, Ja. ob ich die selbst gelesen habe, ob mir die jemand vorgelesen hat, ob ich den ChatGPT gefragt habe. Nicht relevant, solange ich mit meinem Namen dahinstehe und sage, das ist der Text, für den stehe ich Also gerade. ich Oder? kenne es jetzt vom, also ich weiß nicht, wie es bei meiner Tochter ist, bei meinem Sohn im Studium, er muss es deklarieren, wenn er KI einsetzt für eine Arbeit. Also er darf es, er muss es aber deklarieren. Da habe ich auch gesagt, ist die Rechtschreibprüfung schon eine KI? Weil im Ja. Prinzip erfüllt sie nahezu alle Kriterien, die man an KI, also an die Definition von KI, es ist eine kognitive Leistung, die von einer Maschine erbracht wird, nämlich die kognitive Leistung, einen rechtschreibkorrekten Text zu produzieren. Ja? Nein, Seit die dieser auch noch Drang, Komma regeln dieses kann Geschrei und nach Deklaration, das ist ein typischer Reflex, den wir haben, vor allem in Europa nicht durchgedacht. Immer ganz sofort, da ist Ich irgendwas, wird da, glaube, ein. irgendwas wird da, weißt du, wir haben auch so eine Plagiatskrankheit irgendwie. Wir sind Ja. immer, wir sind immer darauf zu schauen, dabei ist diese Originalität, die ist absolut unwichtig. Wichtig ist alleine, ob das, was ich rezipiere, ob das in dem Moment mir irgendetwas bringt, um mein Problem zu lösen, um weiterzukommen. Und wenn wir uns verabschieden von dieser unsäglichen Idee des Genies, der da was produziert hat, und von dem Einzelnen, sondern sagen wir, das ist eigentlich eine Kollektivleistung und wir können alle voneinander profitieren, wenn wir das als Kollektivleistung anerkennen, dann müssen wir auch nicht mehr nach Plagiaten fragen. Es ist egal. Es ist einfach egal. Ja, Ja. also wessen Mund das geflossen ist, ist nicht relevant. Die Ja. Hauptsache ist, der Inhalt hilft. Oder? Also die Deklarationsgeschichte, wenn ich die korrekt verstehe, ist es der Versuch, halt Deepfakes abzufangen. Nur wenn jemand einen Deepfake macht, wird er sowieso nicht deklarieren. Und ich nehme praktisch den Verdacht, dass etwas ein Deepfake sein könnte und übertrage es auf alle Produkte und sage, ihr müsst auf allen Produkten was draufschreiben. Bloß weil ganz wenige Produkte oder vielleicht in diesem Jahr, wo die Hälfte, ich glaube, die Hälfte der Menschheitsbevölkerung ist in diesem Jahr aufgefordert zu wählen, ja, bei verschiedenen Wahlen. Da geht man davon aus, dass es sehr, sehr viele Deepfakes geben wird. Aber das ist natürlich so, wie war das, wenn du halt Waffengesetze machst, haben nur noch die Kriminellen Waffen, ja? Oder wenn du Ich möchte zu den, zu den, Verschlüsselung zu den Deepfakes muss ich schon noch was ja. sagen. Ja, ist wichtig. Also damit man mich hier nicht falsch versteht. Ja. Deepfakes oder auch wenn ich jetzt quasi deine Stimme, wir haben jetzt hier genug miteinander gesprochen, dass Ja. ich deine Stimme schon nehmen könnte, um mir auf 11 Labs eine Kopie von deiner Stimme machen zu Ja. können. Ich habe auch genug Videomaterial, könnte ich sofort machen. Ja. Ja. Das ist verwerflich. Das ist verboten. In der Schweiz ist es sogar strafbewehrt. Seit wir das neue Datenschutzgesetz haben, ist das verboten. Ja? Und das ist Okay. auch richtig so. Sich als jemanden anderen auszugeben, das ist moralisch, ethisch und auch rechtlich einfach falsch. Und das hat nichts mit Urheberrecht und irgendwas zu tun und auch Ja. nicht mit Deklarationspflicht, sondern das ist einfach Verbrechen. Das ist ein Verbrechen. Ja? Und das muss man ahnden und das muss man auch ra radikal und rigoros verurteilen, in jedem Falle, wo das passiert. Ja? Das wäre auch mein Ansatz. Alles, was man mit KI anstellen kann, was nicht nett ist, ist wahrscheinlich schon verboten. Genau. Und Ja. darum, und klar werden wir da auch das eine oder andere, wenn wir den einen oder anderen Punkt haben, wo wir tatsächlich noch nachregulieren müssen. Ja? Aber es wird kaum das Urheberrecht sein, oder ich sage mal, das Urheberrecht ist nicht der richtige Ort für sowas. Und ich behaupte sogar, jede Änderung am Urheberrecht, die wegen diesen KI-Geschichten kommen wird, wird die Gesamtsituation der Gesellschaft verschlechtern. Das ist jetzt schon klar. Die ganze Entwicklung des Urheberrechts hat immer verschlechtert. Und es wurde immer nur gemacht, um die großen Firmen zu befriedigen. Du musst dir vorstellen, es gibt fast kein Gesetzeswerk, das so international verzurrt ist. Das geht zurück auf den Vertrag von Bern aus den 30er Jahren, wenn es mir recht ist. Bis hin dann in den 90er Jahren im Rahmen von den WTO-GATT-Verhandlungen wurde dann noch massiv reingepackt. Vor allem eine unheilige Allianz zwischen Pharmaindustrie weltweiter und Unterhaltungsindustrie, Walt Disney und so, Ich wollte gerade sagen, Disney, ja. die Also haben der dann dafür Hauptgrund, gesorgt, warum. dass das in der Uruguay-Runde nochmal massiv verschärft wird, ja, und alle anderen Länder übernehmen das dann wieder. Und jetzt auch interessant, diese Freihandelsabkommen, die im Moment ausgehandelt werden, weltweit. Die Schweiz ist gerade dabei, jetzt mit Mercosur was zu machen. Und dort werden dann das sogenannte TRIPS Plus, heißt dann das, wird da reingenommen. TRIPS ist eigentlich ein Vertragswerk, das im Rahmen der GATT-WTO-Verhandlungen entstanden ist, das tatsächlich ein multilaterales Vertragswerk ist, das alle Länder unterschrieben haben, die da dabei sind. TRIPS Plus ist das aber nicht. Das ist nur eine Idee der Rechteinhaber, die das so aufgesetzt haben und jetzt die Länder freiwillig das übernehmen. Die Schweiz nimmt jetzt einfach diese Passus mit rein in die Verträge, die sie da mit diesen anderen Ländern ausarbeiten. Nein, mit Indien war es nicht, mit Mercosur. Mit Indien ist es gerade aktuell. Ist das einfach mit drin? Und das ist so Wahnsinn, oder? Man muss sich wirklich klar werden, das ist internationale Konzernpolitik, die zu diesem Urheberrecht geführt haben, was wir haben. Und es ist die internationale Konzernpolitik, die die Erweiterung des Urheberrechts vorantreiben wird. Und nur wir aus der Zivilgesellschaft können uns dagegen wehren, indem wir uns zusammentun und halt wirklich klar machen, so wollen wir das nicht. Wir wollen die Freiheit des Geistes, wir wollen den freien Zugang zu dem Wissen dieser Welt, weil das ist das Genialste, was wir als Gesellschaft je hervorgebracht haben. Also, ich sage jetzt mal, ich überraschenderweise, weil ich ändere nicht so oft meine Meinung, bin ich ziemlich überzeugt. Ich bin der einzige Resteinwand, den ich jetzt noch habe, ist, dass ich mir nicht sicher bin, wie das in dieser Übergangszeit funktioniert, wo momentan noch die Urheber oder also die Kreativen, sagen wir mal, ihr Geld mit dem Vergabe von Nutzungsrechten auf der Basis von Urheberrechten verdienen, wie der Übergang funktionieren soll in diese andere Welt. Ich meine, solche Leute wie Cory Doctorow, die haben das schon vorgemacht, ja, weil der ja jedes seiner Bücher, weil der jedes seiner Bücher online stellt, und ich habe vollkommen behämmerterweise habe ich das in der Tat so gemacht, dass ich mir das Buch nicht nur runtergeladen habe, nein, ich habe es auch ausgedruckt. Ja, also ich bin nicht so weit gegangen, es zu binden, ja, aber ich habe es in der Tat ausgedruckt und in der Form wird dann gelesen, aber nur eins. Und habe dann gedacht, was für ein Schwachsinn, ja, das war wahrscheinlich eines der teuersten Bücher, die du dir nicht gekauft hast. Aber Siehst du, und ich mache es umgekehrt. Ich kaufe mir die gedruckten Bücher und wenn ich sie gelesen habe, dann hacke ich den Rücken ab und schmeiße sie durch meinen Scanner, damit ich nachher noch ein durchsuchbares PDF habe. oder so, ja, genau. Oder ich hatte mal, also was ich damals gemacht habe, das war beim Half-Blood Prince von der Rowling, den habe ich mir gekauft und das ist ja ein Wäscher, ja, das ist ja unmöglich. Und dann habe ich, damals hatte ich ein Palm, Palm Pi, also Okay. Palm 3 oder so, also nicht der Palm Pilot, aber Palm 3 oder so. Und dann habe ich dieses Buch in die Ecke gepfeffert, habe mir das illegale PDF runtergeladen und habe es auf dem Palm Pilot gelesen und hatte eigentlich ein gutes Gefühl, weil ich hatte ja für das Buch bezahlt, ja. Genau. Ja, das sage ich auch immer. Also Und ich der habe Grund, warum gedacht, ich. was ist das für ein Schwachsinn, so 2 Kilo Buch hier ständig Ja. rumzuschleppen, wenn du das auf deinem kleinen Gerät haben kannst, ja. Aber also wie gesagt, wie dieser Übergang funktioniert. Wobei wahrscheinlich, so wie die Bands inzwischen mehr Geld mit T-Shirts und sonst was verdienen und Konzertkarten, so wird es wahrscheinlich bei den Autorinnen und Autoren auch sein. Also mir hat auch mal ein Schweizer Autor schon vor 30 Jahren gesagt, dass er mehr Geld verdient mit den Lesungen als mit den Büchern. Ja? Naja. Du, ich Und glaube auch, also ich sehe das Problem mit der Übergangszeit, aber dieses Problem, also erstens mal betrifft es wenige. Es gibt ganz, ganz wenige Künstler, mindestens in der Schweiz, und Künstlerinnen, die tatsächlich gerade so knapp leben können von dem, was sie an Nutzungsrechten bekommen. Das gibt es schon auch. Und es gibt auch viele, die haben so einen Zuschuss. Die sagen auch, das verstehe ich auch, die sagen Emil doch, Steinberger ein und noch paar hundert tausend Franken, andere. 100 Franken im Monat zusätzlich hilft mir zum Überleben, kann ich Ja. verstehen, fair enough. bin ich auch voll der Meinung, das muss irgendwie gehen, müssen wir irgendwie hinbekommen, ja. Aber ich glaube, das Übergangsproblem werden wir ja nicht nur in der Kunst und der Kultur haben. Das Übergangsproblem, oder wir werden, auch wenn das viele Leute noch nicht sehen, werden sehr bald auch in der Robotik unglaubliche Fortschritte machen wegen diesen ganzen KI-Geschichten. Das wird ganz vieles wird passieren. Und die große Frage, die eigentlich seit der Digitalisierung im Raum steht und die wir immer wieder stellen müssen, ist, wie schaffen wir es, dass die Produktivitätsgewinne, die durch die Digitalisierung entstehen, nicht nur ins Kapital fließen, sondern auch zu den Menschen, ja. Und darum bin ich nach wie vor der Meinung, auch nach 15 Jahren, es gibt im Moment nur eine sinnvolle Lösung und die heißt Transaktionssteuer auf jede Transaktion. Die wird nämlich jetzt schon eingezogen durch die Kreditkartenfirmen. Dort muss man das abzwacken und dann gleichzeitig damit ein bedingungsloses Grundeinkommen finanzieren für alle. Ja, und das wäre auch finanzierbar auf diesem Weg. Und dann hätten wir mal so einen Grundstock für alle, dass man sagen kann, damit kann man leben und der Rest kann man dann irgendwie auf andere Art und Weise hinbekommen, weil das betrifft längst nicht nur die Kulturschaffenden, es betrifft ganz viele andere Berufe und Menschen auch. Digitalisierung führt zu Produktivitätsgewinnen, die ganzen Gewinne gehen aber in die kapitalistischen Säcke. Das ist das Problem. Ja. Ja, ob's, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Also ich kenne diese Idee von der Robotersteuer, beziehungsweise nennen wir es mal Automatisierungssteuer. Und im Prinzip ist ja generative KI nichts anderes als eine Form der Automatisierung, ne, von Kreativität. Also Kreativität im Sinne von dem Erzeugen von Kommunikationsprodukten jetzt in dem Fall. Und wer weiß, was die noch alles erzeugen, ja. Ne? Also vielleicht könnte man es auch an der Stelle einsammeln, weil du, ja gut, bei den Open Source Geschichten kannst du es wieder nicht einsammeln. Ja. Ne. Da, Ja, ich und auch habe die mir jetzt Frage ein ist, wer soll Stable es bekommen? Diffusion, ich habe mir ein Weißt du? Stable Diffusion auf den Rechner geschmissen. Ich habe festgestellt, ich bin zu, also ich muss noch mal gucken, ich muss noch mal von neuem anfangen zu versuchen, das zu benutzen. Meine ersten Versuche waren nicht, also es war nicht mal etwas, was man Bild nennen konnte, ja. Also keine Ahnung, was ich da falsch gemacht habe. Ich glaube, da muss ich ein Semester studieren, bevor ich verstehe, wie man das macht. Also das kenne ich, also in Anführungszeichen die sogenannte Robotersteuer, ne? Ja, Und da bin ich eben, da glaube ich eben, Transaktionen, ja. schwer zu sagen, dann wird es Ich wieder sage mir Leute mal so, ich geben. glaube, bei der Frage, wo wir das Geld hernehmen, gibt es noch viel Diskussionsbedarf, aber es ist Ja. definitiv so, wir müssen es verteilen an alle, weil auch beim Kreativprozess sind alle irgendwo beteiligt und ich würde das einfach grundsätzlich mal so sehen und dann kann man dann mal Ja. weiterschauen. Ja. Ja. Und auf diesem Weg müssen wir irgendwann kommen. Und ich bin auch ziemlich überzeugt, dass das letztendlich der Weg sein wird. Also wir werden am Schluss wird es wirklich so sein, dass viele Arbeiten nicht mehr von Menschen gemacht werden müssen. Und auch da, oder? Das heißt nicht, dass uns die Arbeit ausgeht. Das heißt auch nicht, dass wir die Jobs verlieren. Es gibt noch viel zu tun, weiterhin, ja. Aber wir haben ganz andere Möglichkeiten. Und auch da finde ich es wichtig und interessant, oder? Das war immer schon der Traum der Menschen. Wir sollten nicht das negativ anschauen, ja. Und ich meine, vor unserer Zeit hat man einfach Sklaven gehabt, so tragisch das ist, oder? Und wir können uns jetzt Maschinen dann halten. Und das ist großartig, oder? Und das müssen Solange, wir als solange. Chance anschauen. Das müssen wir als Chance anschauen. Ja. Auch aus linker Perspektive ist das die unglaubliche Chance, eine befreite Welt zu schaffen. Ja? Und mir ist schon klar, dass jetzt alle kommen und sagen, ja, du hast ja gesehen, was Social Media gebracht hat, diese ganze naive Hippie-Getue, ist mir schon klar. Ich bin Ja. trotzdem auch immer noch jetzt der Meinung, lasst uns Hippies sein. Das ist die beste Idee, die wir haben. Ja? Es ist die beste Möglichkeit, die wir haben. Gehen wir positiv daran und schauen wir alle, dass diese Welt eine gute Welt ist. Und dafür brauchen wir diese Technologien, weil sie sind Also, großartig. Leute, ein Schweizer Internetunternehmer, der mehrere Firmen gegründet hat, ruft euch dazu auf, Hippies zu sein. Jetzt wollte ich eigentlich was anderes sagen, Entschuldigung. das ich jetzt schon wieder vergessen habe. Aber da wir in der Tat die Stunde üppig ausgefüllt haben mit verschiedensten Themen, sage ich mal an der Stelle danke, wir müssen das mal fortsetzen. Vielleicht kommst du ja auch zum Barke Bodensee vom 10. bis 12. Mai Schick mir mal noch den Link, damit ich das bei mir 2024. mal In aufbauen Friedrichshafen, ich kann. schicke es dir gleich hier im Chat, Dann kann ich mir gut vorstellen. bevor ich es vergesse, trag dich auf jeden Fall. Also barcamp-bodensee.de für die anderen. Tragt euch auf jeden Fall in den Verteiler ein, dann kriegt ihr zumindest Bescheid. Also es gibt schon die ersten Tickets. Wir suchen auch Sponsoren. Bleib auch gleich noch drin nach der Verabschiedung. Ich wollte dich gleich noch was fragen, was jetzt nicht in den Podcast muss. Und dann sage ich euch, liebe Leute, lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sehen. Wir senden künstliche Intelligenz Grüße. Gott ist der Tag heute schon lang. Bis dahin, bye bye. Mach's gut, tschüss zusammen.